Am 23. September wurde im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang das 16. Architekturfestival 21. Mai abgeschlossen. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter, Architekten und Techniker des Bauwesens sowie die Lehrer und Forscher der Anstalten für Wissenschaft und Bildung. Nach der Veröffentlichung der Juryergebnisse wurden den ausgezeichneten Organisationen und Teilnehmern Pokale, Preis- und Auszeichnungsurkunden und Zertifikate verliehen.